André Turtle Dead, Fireland, die Technoinsel, Kapitel 6, Sommer der Liebe. Im strahlenden Sonnenschein erreichen wir die A2 Richtung Berlin, schleusen uns in den Verkehr. Schlichte Landschaft, warme Luft, die in unser Auto strömt und die in die Windräder am Fahrbahnrand Strom streichelt. Goldene Weizenfelder neben grauen Betonpflaster, das sich vor uns in den Horizont schlängelt. Dazu Technobeats. Einen innerlichen Dank den Produzenten und der Ölindustrie. Was wäre das alles hier ohne Benzin und Musik? Auf der Fahrt nimmt Katrin ihr erstes Teil, das sie feierlich mit einem Schluck Sekt hinunterspült. Dudes to the right, Hanover. Hanover, Herrenhausen. Die beiden Industrietürme glänzen im gleißenden Sonnenschein wie vertraute Väter. Ich schaue ihnen hinterher, nehme Abschied. Die Piste wird voller, bunt geschmückte Konvois mit Feuerwerk, beathungrige Partisanen. In jedem Gefährt fette Beats und mindestens ein süßes Mittel, das uns ein Lächeln schenkt. Unermessliche Liebe schon hier, weit vor Berlin, Menschen und Sonne, schnaufende LKWs, die wir langsam aber stetig überholen. Hardcore-Vibes aus den Lautsprechern. Freiheit atmend mit dem Fahrtwind. Braunschweig. Die grauen Grenztürme stehen leer, mit zugeklappten Luken, funktionslos, können die Liebe nicht mehr sehen, die jetzt an ihnen vorüberrollt, die schließlich doch den Sieg errungen hat. Gut, dass der Ecstasy-Zeitraffer am Tag nicht so gut funktioniert wie in der Nacht. Es lässt sich alles genießen. Die trockenen Wälder, die hinter der sich ruckartig duckenden Leitplanke an uns vorüberhuschen, die weiten Felder, die gelben Shell-Stationen, die blauen Autobahnschilder. Ein einzigartiges Blau, über ihnen der weiße, sonnengetränkte Himmel. Katrin legt ihren Kopf auf meine Schulter. Sie träumt mit offenen Augen, lächelnd, Sekt trinkend. »An was denkst du?«, frage ich. »Ich denke an unser Leben. Was haben wir getan, dass uns so viel Gutes geschieht?« »Was soll ich antworten? Genieße das, was du hast. Frage nicht nach dem Warum, sondern liebe das gegenwärtig Einmalige. Genieße deinen eigenen Kosmos, pflücke in diesen Momenten nach höheren Dimensionen, nach süßeren Trauben, die einst deine Seele verschönern werden.« »Du sagst ja gar nichts. Ist alles okay?« »Na klar, ist alles okay, aber lass auch mir ein wenig Zeit, um das alles hier zu genießen. Weißt du, es ist fantastisch. Über Fantastisches verschwendet man keine Worte. Man lässt es balsamisch in sich hinein, sage ich. Man lässt die Dinge gut sein, einfach so, wie sie sind.« Plötzlich wird unsere Fahrt unterbrochen. Stau vor Berlin, Stau auf der Betonautobahn, jetzt steht die Hitze. Wir wissen uns nicht mehr zu kühlen. Der Stau ist lang. Es ist nicht absehbar, wie lange es dauern wird, bis es wieder vorwärts geht. Also Schotten auf. Endlich stampfende Bässe auf bröckelnden Straßen. In Berlin müssen sich Katrin und Steven die Autobahnböschung hinabhangeln, um einen geschützten Platz zum Pinkeln zu finden. Danach geht's recht zügig voran und der Parkplatz vor der Deutschlandhalle liegt eigentlich ganz günstig. Sven feiert schon jetzt und treibt die Lautstärke des Autoradios in die Höhe, tanzt heißmütig auf dem Parkplatz zu Eye to Eye und Summer of Love. Und während Sven im traumhaften Tanz den Vormittag begrüßt, chillen Steven, Katrin und ich auf der ausgeklappten Rücksitzbank, aneinander gelehnt wie schlaftrunkene Schwestern und Brüder. Später streift das Sonnenlicht über unsere Haare und wir machen uns auf in die Stadt. Zwischen hell aufkreischenden Trillerpfeifen und dem alles zerschneidenden Quietschen der U-Bahn-Räder, an die sich in diesem Moment ganz fest das Bremsmetall drückt, vermag man nicht mehr zu unterscheiden. Wir befinden uns in einem unterirdischen Tauchbad von Geräuschen. Alles versinkt in den Wirren des ekstatischen Geschreis. Ganz plötzlich zerfällt in den Scheiben die Reflexion des Waggoninneren und wir schauen auf ein Menschengemisch, das in sich Akzente aus grellgelben T-Shirts, hautengen silberglänzenden Jeans und futuristisch gestylten Köpfen birgt. Berlin Zoologischer Garten. Per Hydraulik öffnet man auch unseren Käfig und wir dürfen ausströmen und uns als exotischer Fisch in dem artenreichen Getümmel verlieren, das aus den Tiefen der schwarzen U-Bahn-Schächte das Treppenriff hinaufflutet. Der Schwarm will sich von der unterirdischen Kälte und Dunkelheit befreien, wird mit zunehmender Höhe unbändiger und stärker. Als unser Schwarm das Licht erreicht, wird uns bewusst, dass er bloß einer von vielen ist, der aus den Schächten nach oben drängt. Aus allen Straßen und Gebäuden quirrt es hervor. Und in nicht allzu weiter Ferne neben dem zersprengten Turm der Gedächtniskirche thront ein riesiger Mercedes-Stern und Katrin scheint sich sofort in ihn zu verlieben. »Hey Andreas, schau doch mal, geiler Mercedes-Stern, oder?« ein ziemliches Ungetüm. Man erkennt auf den ersten Blick, wer diese Stadt regiert. Doch denke ich im ersten Moment an nichts Schlimmes. Schließlich kommen wir aus der Provinz. Für uns gibt es hier in Berlin also nichts Alltägliches. Wir reihen uns in den Menschenzug, der uns zum Ernst-Reuter-Platz führt. Die Myriaden kleiner Schwärme haben sich zu einem riesigen Strom zusammengefunden. Benny und Steven trinken jetzt schon ihr drittes Bier und Katrin ist überirdisch fasziniert. Ich bemerke, wie sie unaufhaltsam von diesem Szenario mitgerissen wird. Der Stern, der Strom umklammert den Fisch mit all seiner Macht. Wir erreichen den Ernst-Reuter-Platz und uns überkommt die erste Erschöpfungswelle. Zeit zum Chillen also. Still sitzt sie auf dem Rand des Sockels, auf dem die Worte »Friede kann nur in Freiheit bestehen« geschrieben sind. Über ihrem Kopf eine Flamme aus Bronze. Sie ist erschöpft, da sie die Nacht im Auto verbracht und nicht viel mehr als eine halbe Stunde geschlafen hat. Jetzt endlich ist sie dort, wo alles beginnt. Ihr erstes Mal, dass sie mit dabei ist. Sie spürt, dass die Energie sie leibhaftig durchfließt, jungfräuliche Elektrizität. Sie spürt, dass sich über diesem Ort eine unendliche Spannung aufbaut, wie vor der Geburt eines Sterns. Sie denkt an den Mercedes-Stern über dem Zoo. Der große Gott des Feierns hält Einzug in diese Stadt. Über dem Platz thront ein riesiger Koloss in orientalischer Tracht. Arabesken aus Beads um seine Hüften gewickelt. Er ist fettleibig und deshalb unbeweglich. Doch sein Kopf ist ein Widerspruch zu seiner übrigen Gestalt. Er ist schmal und schön wie der eines indischen Jünglings. Und aus den Gesichtszügen spricht das Gemüt einer liebevollen Königlichkeit. In der Mitte seiner Stirn funkelt ein blauer Saphir, der das Licht in alle Himmelsrichtungen verteilt und das Licht ist die Liebe. Er verteilt sie bis weit in die Ferne fremder Länder. Er hat eine gewaltige Kraft und Anziehung. Die Welt scheint sich um den Saphir auf seiner Stirn zu drehen. Wie ein Magnet zieht er seine Jünger in die Metropole. Um 14 Uhr plötzlich lautstarke Beats, die aus der Ferne stammen. Es muss der Zug sein, den wir so sehnsüchtig erwartet haben. Ein Mann erklimmt eine etwa 15 Meter hohe Laterne. Die Leute um die Laterne grölen und pfeifen, klatschen begeistert Beifall. Steven unterbricht die Vorführung. »Hey Leute, schaut doch mal! Kommt da nicht Gary D?« Und tatsächlich, es ist Gary D., der Transgott aus Hamburg, der einst den Tunnel beschallte. In seinem schwarzen BMW lässt er sich durch die Massen schleusen, winkt und lacht dabei wie ein arabischer Regierungschef, spornt die Leute zum Feiern an, schwenkt dabei eine Pulle Jägermeister in den Händen. Katrin winkt, Steven und Benny grüßen mit ihren Bierdosen. Gary D., ein wahrer Spielführer des Feiervolks. Nun endlich die ersehnten hämmernden Beats, noch lauter und tiefer als alles je Dagewesene. Die ersten Wagen schieben sich auf den Ernst-Reuter-Platz. Katrin schießt Fotos, Steven und Benny tanzen. Schon die ersten Wagen besitzen unglaubliche Outfits, beladen mit Menschen, die bizarre Kostüme tragen.